Ein Strandkorb liegt im Wind, darin ein Kind. Es schlägt die Zeit tot, die Kindheit tot. Und man hört laut die Sirenen, wie sie tönen. Und der Neid, er beißt und krallt sich an uns fest. Und sie starren in die Luft, so vergehen viele Tage. Aus der Hoffnung wird die Frage, Held, wann kommst du und schlägst alle in die Flucht? Menschen sind unterwegs, sie kaufen ein. Es ist das Erste und es wird das Letzte sein. Jedes Stück ist ein Teil, jedes Teil ist ein Stück. Und Neid sitzt tief im Genick. Oh, my God.